5 vor 12, Judith Kolb hat jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt für uns. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Ein Mann bekommt Morddrohung, sein Kennzeichen wird per WhatsApp veröffentlicht. Und das, obwohl er nur Kinder nach dem Weg gefragt hat. Nach einer Hetzkampagne in sozialen Netzwerken ermittelt jetzt die Polizei zu dem Fall aus Neuansbach im Hochtaunuskreis. FFH-Reporterin Sarah Maxen. Der Transporterfahrer wollte nach den ersten Ermittlungen nur von den Kindern wissen, wo er lang muss. Mehr steckte nicht dahinter. Wenig später kursierte aber ein Aufruf bei WhatsApp direkt Tothauen. Der Fahrer habe versucht, Kinder in sein Auto zu locken, dazu ein Foto mit Kennzeichen. Die Polizei warnt jetzt davor, solche Aufrufe einfach zu teilen. Stattdessen sollten sich Eltern direkt an die Polizei wenden. Die ermittelt, ob was dran ist. Solche Aufrufe mit Morddrohungen sind laut Polizei übrigens eine Straftat. Die US-Regierung hat der Ukraine ein neues milliardenschweres Militärhilfepaket zugesagt. Außerdem wird es eine langfristige Lieferung von Waffen geben. Das teilte US-Verteidigungsminister Austin mit. Demnach unterstützen die USA Kiew zur Abwehr des russischen Angriffskriegs mit Waffen im Wert von rund 6 Milliarden US-Dollar. Die Galeria-Häuser in Mainz und Mannheim werden Ende August schließen. Das hat der Insolvenzverwalter bestätigt. Demnach werden insgesamt 16 der verbliebenen 92 Filialen zugemacht. Damit verlieren rund 1.400 Menschen ihren Job. Der Warenhauskonzern hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von 3,5 Jahren. Besonderes Autorennen an diesem Wochenende direkt am Bergpark Kasseler Wilhelmshöhe. Teils 100 Jahre alte Oldtimer sind unterwegs und tausende Besucher werden erwartet. FFH-Reporter Marcel Ruge. Mit auf der Rennpiste ist unter anderem ein Lotus 11. Das Auto kostet locker ein paar Millionen Euro, sagt mir Organisator Heinz Jordan. Beim Herkules-Bergrennen geht's nicht um Geschwindigkeit, sondern um die Show. Man sei ein rollendes Museum und doch modern, denn einige Oldtimer würden sogar mit klimafreundlichen E-Fuels fahren. Wer möchte, kann übrigens gegen eine Spende auch mal mitfahren. Der Eintritt zum Rennen ist frei. Marcel Ruge, Kassel. Die Eisbären Berlin sind zum 10. Mal deutscher Eishockeymeister. Mit dem 2:0 bei den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven gelang den Berlinern am Abend der entscheidende vierte Sieg im 5. Playoff-Finalspiel. Und jetzt der FFH-Staubpilot mit Dani Steinitz. Ich will nur mal fragen, ob du weißt, wo ich geboren bin eigentlich? Ich glaube, es war Berlin. Ja. Entschuldigung. Ja, für die Huskies ist es jetzt nicht so gut gelaufen, aber das ist auch meine zweite Heimat. Mein Mann ja kommt aus Kassel und wir haben schon auch ein bisschen geweint. So, also, jetzt gibt es aber erstmal Verkehr. Ich gerade über meinen Mann gesprochen habe. Achtung, liebe Autofahrer, auf der A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Aschaffenburg-Ost und Golchbach, da liegen unbekannte Gegenstände auf der rechten Spur. Fahren Sie vorsichtig. Und dann A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Krifteler Dreieck und Hattersheim, eine Ölspur auf der rechten Spur und den beiden Abbiegespuren. Deswegen gerade 2 Kilometer Stau, da hatte ein LKW Diesel verloren. Fahren Sie vorsichtig ran. FFH, das Wetter. Einen super schönen Samstag haben wir da. Bis auf 21 Grad geht's hoch und Regen ist auch nicht in Sicht. Supi.